Visionen der letzten Tagen vollendet zu einem Werk. Optionen, die sollt ihr erraten. Der Ninja erhob sein Schwert, um den Krieg anzutreten. Darum hat uns keiner gebeten, die Schlacht beschreiten, um Beistand zu leisten denen, die an ihrem Schicksal verzweifeln. Nicht jeder kann unseren Mut begreifen. Manch einer fragt sich, was wird diese Krieger vorantreiben? Sie wird wohl ein helles Licht leiten. Unser Gedicht, wir sagen es ihnen ins Gesicht. Ein Gebilde von Worten zum Beat ergibt ein ganzes Konstrukt des Klagens, des Begreifens, des mein Wort nennens es Sagen. Die Drohne kehrte zurück, sie sagte ihnen, das Verkehrte bedrückt. Der Stamm entschied, dass er sie mit der Befreiung beglückt, die über Macht entzückt, es klingt so verrückt. Sie haben sich mit Waffen bestückt. Es werden tödliche Stiche und Schläge zugefügt. Das Heer an Männern und Frauen, das genügt. Befreit werden die Opfer vom Imperat, dass das Volk um ihr Brot betrügt. Die Ausbeutung und dessen Bedeutung, das rückt. Der Meister des Kampfes keinen belügt, was zum Widerstand führt. Von dem Gedanken an Freiheit herrührt, was den Meister zum Häuptling kürt. Die Schwur der Treue von dem, der sich eigentlich niemanden beugte, fällt vor ihm auf die Knie, die anderen seinen Stolz leugnen. Visionen der letzten Tagen vollendet zu einem Werk. Optionen, die sollt ihr erraten. Der Ninja erhob sein Schwert, um den Krieg anzutreten. Darum hat uns keiner gebeten, die Schlacht beschreiten, um Beistand zu leisten denen, die an ihrem Schicksal verzweifeln. Nicht jeder kann unseren Mut begreifen. Manch einer fragt sich, was wird diese Krieger vorantreiben? Sie wird wohl ein helles Licht leiten. Unser Gedicht, wir sagen es ihnen ins Gesicht. Ein Gebilde von Worten zum Beat ergibt ein ganzes Konstrukt des Klagens, des Begreifens, des mein Wort nennens es Sagen. Die Drohne kehrte zurück, sie sagte ihnen, das Verkehrte bedrückt. Der Stamm entschied, dass er sie mit der Befreiung beglückt. Die Übermacht entzückt, es klingt so verrückt. Sie haben sich mit Waffen bestückt. Es werden tödliche Stiche und Schläge zugefügt. Das Heer an Männern und Frauen, das genügt. Befreit werden die Opfer vom Imperat, dass das Volk um ihr Brot betrügt. Die Ausbeutung und dessen Bedeutung, das rückt. Der Meister des Kampfes keinen belügt, was zum Widerstand führt. Von dem Gedanken an Freiheit herrührt, was den Meister zum Häuptling kürt. Die Schwur der Treue von dem, der sich eigentlich niemanden beugte, fällt vor ihm auf die Knie, die anderen seinen Stolz leugnen.